und den Sohn die schönen Schätze wohl erhalten hast, so gib auch mich, den meinen, endlich wieder. Und rette mich, die du vom Tod errettet, auch von dem Leben hier. Dem zweiten Tode. Der König sendet mich hierher und wollt der Priesterin die Ahnung Ruhe und Heil. Dies ist der Tag, der traurig seiner Göttin für wunderbare neue sie gedankt. Kennt ich auch den Blick der Priesterin, der werten Vielgeehrten. Deinen Blick heller, freundlicher, uns allen gutes Zeichen. Noch bedeckt der Gram geheimnisvoll dein Innerstes. Vergebens harren wir schon jahrelang auf ein vertraulich Wort aus deiner Brust. Solang ich dich an dieser Stelle kenne, ist dies der Blick, vor dem ich immer schaudere. Und wie mit Eisenbanden bleibt die Seele ins Innerste des Busens dir geschmiedet. Wie es der Vertriebenen, der Verwaisten ziemt. Scheinst du dir hier vertrieben und verwaist? Kann uns zum Vaterland die Fremde werden. Und dir ist fremd das Vaterland geworden. Das ist's, warum mein blutend Herz nicht heilt. In erster Jugend, da sich kaum die Seele an Vater, Mutter und Geschwister band, da fasste leider ein fremder Fluch mich an und trennte mich von den Geliebten. Riss das schöne Band mit eherner Faust in zwei. Selbst gerettet war ich nur ein Schatten mir. Und frische Lust des Lebens blüht in mir nicht wieder auf. Wenn du dich so unglücklich nennen willst, so darf ich dich auch wohl undankbar nennen. Dank habt ihr stets. Als dich ein tief geheimnisvolles Schicksal vor so vielen Jahren diesem Tempel brachte, kam Thoas dir als einer Gottgegebenen mit Neigung und mit Ehrfurcht zu begegnen. Und dieses Ufer ward dir hold und freundlich, das jedem Fremden sonst voll Grausens war, weil niemand unser Reich vor dir betrat, der an die ahnenseiligen Stufen nicht nach altem Brauch ein blutig Opfer fiel. Frei atmen macht das Leben nicht allein. Welch Leben ist's, das an der heiligen Stätte gleich einem Schatten um sein eigen Grab ich nur vertrauern muss? Und nenne ich das ein fröhlich, selbstbewusstes Leben, wenn uns jeder Tag vergebens hingeträumt zu jenen grauen Tagen vorbereitet? Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. Dies Frauenschicksal ist vor allem meins. Du hast hier nichts getan seit deiner Ankunft. Ja. Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat den alten grausamen Gebrauch, dass am Altar die Ahns jeder Fremde sein Leben blutend lässt, von Jahr zu Jahr mit sanfter Überredung aufgehalten? Und fühlt nicht täglich ein besser los, seitdem der König, der uns weiß und tapfer so lang geführt, nun sich auch der Milde in deiner Gegenwart erfreut und uns der schweigenden Gehorsamspflicht erleichtert. Das nennst du unnütz, wenn von deinem Wesen auf Tausende herab ein Balsam fließt, wenn du dem Volke, dem ein Gott dich brachte, des neuen Glückes ewige Quelle wirst und an dem unwirkbaren Todesufer dem Fremden Heil und Rückkehr zubereitest. Ach, das Wenige verschwindet leicht im Blick, der vorwärts sieht, wie viel noch übrig bleibt. Wenn heute der König mit dir redet, so erleichtere ihm, was er dir zu sagen denkt. Du ängstest mich mit jedem guten Worte. Oft wich ich seinem Antrag mühsam aus. Tu, was dir nützt. Seitdem der König seinen Sohn verloren, vertraut er wenigen, da seien mehr. Und diesen wenigen nicht mehr wie sonst. Missgünstig sieht er jedes edlen Sohn als seines Reiches Folge an. Er fürchtet ein einsam, hilflos Alter. Ja, vielleicht verwegenen Aufstand und frühzeitigen Tod. Wer's Güte setzt ins Reden keinen Vorzug. Am wenigsten der König, er, der nur gewohnt ist, zu befehlen und zu tun, kennt nicht die Kunst, von weitem ein Gespräch nach seiner Absicht langsam fein zu lenken. Erschwer's ihm nicht durch ein rückhaltend Weigern, durch ein vorsätzlich Missverstehen. Geh gefällig ihm den halben Weg entgegen. Oh, soll ich beschleunigen, was mich bedroht? Und willst du dein Wärme, meine Drohung? Es ist die schrecklichste von allen, ja? Gib ihm für seine Neigung nur Vertrauen. Wenn er von Furcht erst meine Seele löst. Warum verschweigst du deine Herkunft ihm? Und ob er es gleich nicht fordert, fühlt er es doch. Und fühlt es tief in seiner großen Seele, dass du vorsichtig dich ihm verwahrst. Nährt er Verdruss und Unmut gegen mich? So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir. Doch haben hingeworfene Worte mich belehrt, dass seine Seele fest den Wunsch ergriffen hat, dich zu besitzen. Lass, oh, überlass ihn nicht sich selbst. Wie sinnt der König, was kein edler Mann je denken sollte? Sinnt er vom Altar, mich in sein Bette mit Gewalt zu ziehen? So rufe ich alle Götter und vor allem Dianen rufe ich an! Raus, sei ruhig! Ein gewaltsam neues Blut treibt nicht den König, solche Jünglingstat verwegen auszuüben. Wie er sinnt, befürchte ich andern hart. alten Spruch von ihm, den unaufhaltbar er vollenden wird. Denn seine Seele ist fest und unbeweglich. Sage, was dir weiter noch bekannt ist. Königlichen Gütern segne dich die Göttin. Sie gewähre Sieg und Ruhm und jedes frommen Wunsches fülle dir. Du nahmest teil an meinen tiefen Schmerzen, als mir das Schwert der Feinde meinen Sohn, den letzten, besten, von der Seite riss. Solange die Rache meinen Geist besaß, empfand ich nicht die Öde meiner Wohnung. Doch jetzt, da ich befriedigt wiederkehre, bleibt mir zu Hause nichts, das mich ergetze. Der fröhliche Gehorsam, den ich sonst aus jedem Auge blicken sah, ist nun von Sorg und Unmut stillgedämpft. Ein jeder sinnt, was künftig werden wird, und folgt dem Kinderlosen, weil er muss. Einen alten Wunsch trage ich im Busen, der auch dir nicht fremd noch unerwartet ist. Ich hoffe, dich zum Segen meines Volks. Ja, und mir zum Segen. Als Braut in meine Wohnung einzuführen. Der Unbekannten bietest du zu viel, o König, an. Es steht die Flüchtige beschämt vor dir, die nichts an diesem Ufer als Schutz und Ruhe sucht, die du ihr gabst. Dass du in das Geheimnis deiner Ankunft vor mir wie vor dem Letzten stets dich hüllest, wäre unter keinem Volke recht und gut. Dies Ufer schreckt die Fremden. Das Gesetz gebietet und die Not. Allein von dir, ein wohl von uns empfangener Gast. Von dir hofft ich Vertrauen. Verbaut ich meine Eltern Namen und mein Haus, o König, war's Verlegenheit, nicht Misstrauen. Denn vielleicht, ach, wüsstest du, wer vor dir steht und welch verwünschtes Haupt du nährst und schützest. Ein Entsetzen fasste dein großes Herz mit seltenem Schauer an. Was, ein Entsetzen? Und statt die Seite deines Throns mir zu bieten, triebest du mich vor der Zeit aus deinem Reich. Stießest mich vielleicht dem Elend zu, das jeden Schweifenden von seinem Haus Vertriebenen überall mit kalter, fremder Schreckenshand erwartet. Was auch der Rat der Götter mit dir sei, so fehlt es doch, seitdem du bei uns wohnst, an Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden sein, dass ich an dir ein schuldvoll Haupt beschütze. Die Wohltat segnen, nicht der Gast. Was man verruchten tut, wird nicht gesegnet. Drum endige dein Schweigen und dein Weigern. Es fordert dies kein ungerechter Mann. Wenn du nach Hause Rückkehr hoffen kannst, so spreche ich dich von aller Forderung los.

Allein es mangelte dem Glück der Eltern noch einen Sohn. Und kaum war dieser Wunsch erfüllt, dass zwischen beiden Schwestern nun Orest, der Liebling, wuchs, als neues Übel schon dem sicheren Hause zubereitet war. Der Ruf des Krieges ist zu euch gedrungen, der, um den Raub der schönsten Frau zu rächen, die ganze Macht der Fürsten Griechenlands vor Trojens Mauern lagerte. Ja, ja, ja. Ob sie die Stadt gewonnen, ihre Rache Ziel erreicht, vernahm ich nicht. Mein Vater führte der Griechenheer. In Aulis harrten sie auf günstigen Wind vergebens, denn Diane, erzürnt auf ihren großen Führer, hielt die Eilenden zurück und forderte durch Kalchas Mund des Königs älteste Tochter. Sie lockten mit der Mutter mich ins Lager. Sie rissen mich vor den Altar und weihten der Göttin dieses Haupt. Sie war versöhnt, sie wollte nicht mein Blut und hüllte rettend mich in eine Wolke. In diesem Tempel erkannte ich mich zuerst vom Tode wieder. Ich bin es selbst, bin Iphigenie, des Atreus Enkel, Agamemnons Tochter, der Göttin Eigentum, die mit dir spricht. Ich wiederhole meinen ersten Antrag. Komm, folge mir und teile, was ich habe. Hat nicht die Göttin, die mich rettete, allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Vielleicht ist mir die frohe Rückkehr nah. Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben sollte. Das Zeichen ist, dass du noch hier verweilst. Man spricht vergebens viel, um zu versagen. Der andere hört vor allem nur das Nein. Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt. Und sagst du dir nicht selbst, wie ich dem Vater, der Mutter und den Geschwistern mich mit ängstlichen Gefühlen entgegensehnen muss? Dass in den Altenheimen, wo die Trauer noch manchmal stille meinen Namen lispelt, die Freude, wie um eine Neugeborene, den schönsten Kranz von Säulen an Säulen schlinge. Oh, sendetest du mich auf Schiffen heim, du gäbest mir und allen neues Leben. So, kehr zurück. Tu, was dein Herz dich heißt. Und höre nicht die Stimme guten Rats und der Vernunft. Sei ganz ein Weib und gib dich hin dem Triebe, der dich zügellos ergreift und dahin oder dorthin reißt. Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Nicht herrlich wie die euren, aber nicht unedel sind die Waffen eines Weibes. Glaub es, darin bin ich dir vorzuziehen, dass ich dein Glück mehr als du selber kenne. Du wähnest, unbekannt mit dir und mir, ein näher Band wird uns zum Glück vereinen. Und hier danke ich den Göttern, dass sie mir die Festigkeit gegeben, dieses Bündnis nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt. Es spricht dein Gott. Es spricht dein eigenes Herz. Sie reden nur durch unser Herz zu uns. Und habe ich, sie zu hören, nicht das Recht? Es überbraust der Sturm, die zarte Stimme. Die Priesterin vernimmt sie wohl allein. Vor allen anderen merke sie der Fürst. Dein heilig Amt und dein geerbtes Recht an Jovis Tisch bringt dich dein Götter näher als einen Erdgeborenen. So büß ich nun das Vertrauen, das du erzwangst. Ich bin ein Mensch und besser ist's wie enden. So bleibe denn mein Wort. Sei Priesterin der Göttin, wie sie dich erkoren. Mir aber verzeih die Ahne, dass ich ihr bisher mit Unrecht und mit ihnen Vorwurf die alten Opfer vorenthalten habe. Kein Fremder nahet glücklich unserem Ufer. Von all das her, es nimmt der Tod gewiss. Du hattest mir die Sinnen eingewiegt. Das Murren meines Volks vernahm ich nicht. Um deinetwillen halte ich länger nicht die Menge, die das Opfer dringend fordert. Um meinetwillen habe ich es nie begehrt. Der missversteht die Himmlischen, der sie blutgierig wähnt. Er dichtet ihnen nur die eigenen, grausamen Begierden an. Nein! Es ziemt sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft nach unserem Sinn zu deuten und zu lenken. Tu deine Pflicht. Ich werde meine tun. Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen versteckt gefunden, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin ihr erstes, rechtes, langentbehrtes Opfer. Ich sende sie hierher. Du weißt den Dienst. Den Armen, über das Meer, über der Erde weiteste Strecken und wohin es dir gut dünkt zu tragen. Weise bist du und siehst das Künftige. Nicht vorüber ist dir das Vergangene. Und dein Blick ruht über den deinen wie dein Leben. Das Licht der Nächte über der Erde ruht und waltet. Und halte vom Blut meine Hände. Nimmer bringt es Segen und Ruhe. Und die Gestalt des zufällig Ermordeten wird auf des traurig unwilligen Mörders böse Stunden lauern und schrecken. Denn die Unsterblichen lieben der Menschen weit verbreitete gute Geschlechter. Und sie fristen das flüchtige Leben gerne dem Sterblichen, wollen ihm gerne ihres eigenen ewigen Himmels mitgenießendes, fröhliches Anschauen eine Weile gönnen und lassen. ist der Weg des Todes, den wir treten. Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller. Als ich Apollon bat, das grässliche Geleit der Rachegeister von der Seite mir abzunehmen, schien er Hülf und Rettung im Tempel seiner vielgeliebten Schwester zu versprechen. Und nun erfüllt sich's, dass alle Not mit meinem Leben völlig enden soll. Wie leicht wird's mir, dem eine Götterhand das Herz zusammendrückt, den Sinn betäubt, dem schönen Licht der Sonne zu entsagen. Soll ich wie meine Ahnen, wie mein Vater als Opfertier im Jammertode bluten, so sei's. Besser hier vor dem Altar als im verworfenen Winkel, wo die Netze der nah verwandte Meuchelmörder stellt. Lasst mir so lange Ruhe hier unterirdischen, die nach dem Blut ihr, das von meinen Tritten herniederträufelnd meinen Pfad bezeichnet, wie losgelassene Hunde spürend hetzt. Lasst mich! Rest! Ich komme ja bald zu euch hinab. Das Licht des Tags soll euch nicht sehen, noch mich. Der Erde schöner grüner Teppich soll kein Tummelplatz für Larven sein. Dort unten suche ich euch auf. Dort bindet alle dann ein Gleichgeschick in ewige matte Nacht. Nur dich, mein Pylades, dich, meiner Schuld und meines Banns unschuldigen Genossen, wie ungern nehme ich dich in jenes Trauerland frühzeitig mit. Dein Leben oder Tod gibt mir alleine Hoffnung oder Furcht. Ich bin auch nicht, Orest, wie du bereit, in jenes Schattenreich hinabzugehen. Ich sinne noch durch die verworrenen Pfade, die nach der schwarzen Nacht zu führen scheinen, uns zu dem Leben wieder aufzuwinden. Ich denke nicht in Tod. Wenn die Priesterin das Beil schon hebt, soll dein und meine Rettung mein einziger Gedanke sein. Zweifelnd beschleunigest du die Gefahr. Des Lebens dunkle Decke breitete die Mutter mir schon um das zarte Haupt. Und so wuchs ich herauf. Ein Ebenbild des Vaters. Und es war mein stummer Blick ein bitterer Vorwurf ihr und ihrem Buhlen. Wie oft, wenn still Elektra, meine Schwester, am Feuer in der tiefen Halle saß, drängt ich beklommen mich an ihren Schoß und starrte, wie sie bitter weinte, sie mit großen Augen an. Es kam der Tag. Oh. Lass von jener Stunde sich Höllengeister nächtlich unterhalten. Uns gebe die Erinnerung neue Kraft. Denn was ich worden wäre, wenn du nicht lebtest, kann ich mir nicht denken, da ich mit dir und deinetwillen nur seit meiner Kindheit leb und leben mag. Erinnere mich nicht jener schönen Tage, da mir dein Haus die freie Stätte gab. Dein edler Vater die halb erstarrte junge Blüte pflegte. Da du gleich einem leichten bunten Schmetterling um eine dunkle Blume jeden Tag mit neuem Leben gaukeltest, mir deine Lust in meine Seele spieltest, dass ich vergessend meiner Not mit dir in rascher Jugend hingerissen schwärmte. Ja. Da fing mein Leben an, als ich dich liebte. Sag, meine Not begann und du sprichst wahr. Das ist das Ängstliche an meinem Schicksal. Das, wo ich den gesundsten Ort betrete, gar bald um mich die blühenden Gesichter den Schmerzenszug langsamen Todes verraten. Ach, wenn je dein Hauch, Orest, vergiftete. Ja, sie haben mich zum Schlechter auserkoren, zum Mörder meiner doch verehrten Mutter. Und eine Schandtat, schändlich rächend, mich durch ihren Wink zugrund gerichtet. Glaube, sie haben es auf Tantals Haus gerichtet. Und ich, der Letzte, soll nicht schuldlos, soll nicht ehrenvoll vergehen. Komm. Die Götter rächen der Väter Missetat nicht an den Sohn. Es erbt der Eltern Segen, nicht ihr Fluch. Uns führt ihr Segen, dünkt mich nicht hierher. Doch wenigstens der hohen Götter Wille. So ist ihr Wille, denn der uns verdirbt. Tu,

Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe. Die Götter wenden ab, was euch bedroht. Oh, süße Stimme. Viel willkommener Ton der Muttersprach. In einem fremden Lande. Lass dir diese Freude versichern, dass auch ich ein Grieche bin. Sag, wer du seist. Und welch unselig waltendes Geschick mit dem Gefährten dich hierher gebracht. Ach, leicht kann ich dir erzählen, welch ein Übel mit lastender Gesellschaft uns verfolgt. Aus Kreta sind wir, Söhne des Adrasts. Ich bin der Jüngste, Cephalus genannt. Cephalus? Ja. Und er, Laodamas, der Älteste des Hauses. Zwischen uns stand rau und wild ein Mittlerer und trennte schon im Spiel der ersten Jugend Einigkeit und Lust. Gelassen folgten wir der Mutter Worten, solang des Vaters Kraft vor Troja stritt. Doch als er beutereich zurückgekam und kurz darauf verschied, da trennte bald der Streit um Reich und Erbe die Geschwister. Ich neigte mich zum Ältesten, er erschlug den Bruder. Um der Blutschuld willen treibt die Furie gewaltig ihn umher. Doch diesem wilden Ufer sendet uns Apoll, der Delphische, mit Hoffnung zu. Im Tempel seiner Schwester hieß er uns der Hülfe segensvolle Hand erwarten. Und gefangen sind wir und hierher gebracht und hier als Opfer dargestellt. Du weißt's. Viel Troja, teurer Mann, versichere es mir. Es liegt. Erbarme meines Bruders dich. Oh, sag ihm bald ein gutes, holdes Wort. Doch schone seiner, wenn du mit ihm sprichst. Es wird gar leicht durch Freud und Schmerz und durch Erinnerung sein Innerstes ergriffen und zerrüttet. So groß dein Unglück ist, beschwör ich dich. Vergiss es, bist du mir genug getan. Troja fiel. die hohe Stadt, die 10 lange Jahre dem ganzen Heer der Griechen widerstand, liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unserer Besten heißen uns an das Ufer der Barbaren denken. Achill liegt da mit seinem schönen Freunde. So seid ihr Götterbilder auch zu Staub. Auch Palamedes, Ajax Telamons. Sie sahen des Vaterlandes Tag nicht wieder. Er schweigt von meinem Vater, nennt ihn nicht. Doch selig sind die Tausende, die starben. Den bittern süßen Tod von Feindeshand. Denn wüste Schrecken und ein traurig Ende hat den Rückkehrenden statt des Triumphs ein feindlich aufgebrachter Gott bereitet. Kommt denn der Menschenstimme nicht zu euch? Ja. So ist der Jammer der Mykenens Hallen mit immer wiederholten Seufzern füllt ihr ein Geheimnis. Clytemnestra hat mit Hilfe Ägisthens den Gemahl berückt, am Tage seiner Rückkehr ihn ermordet. Bist du die Tochter eines Freundes? Bist du nachbarlich in dieser Stadt geboren? Sag an, wie ward die schwere Tat vollbracht? Am Tage seiner Ankunft, als der König vom Bad erquickt und ruhig sein Gewand aus der Gemahlin Hand verlangen stieg, warf die Verderbliche ein faltenreich und künstlich sich verwirrendes Gewebe ihm auf die Schultern um sein edles Haupt. Und da er wie von einem Netze sich vergebens zu entwickeln strebte, schlug er Gist.

die die Glut des Busens leise wehend kühlen. Orest, mein Teurer, kannst du nicht vernehmen? Hat das Geleit der Schreckensgötter so das Blut in deinen Adern aufgetrocknet? O, wenn vergossenen Mutterblutes Stimme zur Hölle hinab mit dumpfen Tönen ruft, soll ich der reinen Schwester Segenswort, hilfreiche Götter vom Olympus rufen? Es ruft! Es ruft! So willst du mein Verderben? Verbirgt in dir sich eine Rachegöttin? Wer bist du, deren Stimme mir entsetzlich das Innerste in seinen Tiefen wendet? Es zeigt sich dir im tiefsten Herzen an. Orest, ich bin's. Sieh, Iphigenien, ich lebe. Du! Mein Bruder. Lass hinweg! Ich rate dir, berühre nicht die Locken! Wie von Creusas Brautkleid zündet ein unauslöschlich Feuer von mir fort. Lass mich den Tod voll Schmach in mich verschlossen sterben. Ein Rad von Freud und Schmerz durch meine Seele. Von dem fremden Mann entfernet mich ein Schauer. Doch es reißt mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder. Ist hier Lyäens Tempel und ergreift unbändig heilige Wut die Priesterin? Oh, höre mich! Oh, sieh mich an! Wie mir nach einer langen Zeit das Herz sich öffnet! Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt noch für mich tragen kann, das Haupt zu küssen. Mit meinen Armen, die den leeren Winden nur ausgebreitet waren, dich zu fassen. Orest, mein Bruder. Schöne Nymphe, ich traue dir und deinem Schmeichel nicht. Und wenn du einen Jüngling rettend lieben, das schöne Glück ihm zärtlich bieten willst, so wende meine Freude dein Gemüt, dem würdigeren Manne zu. Dich, Bruder, und erkenne die Gefundene. Schild einer Schwester reine Himmelsfreude nicht unbesonnen strafbare Lust. Oh, nehmt den Wahn von dem starren Auge, dass uns der Augenblick der höchsten Freude nicht dreifach elend mache. Sie ist hier, die längst verlorene Schwester. Vom Altar riss mich die Göttin weg und rettete hierher mich in ihr Eigenheiligtum. Gefangen bist du, dargestellt zum Opfer und findest in der Priesterin die Schwester. Unselige! So mag die Sonne denn die letzten Gräuel unseres Hauses sehen. Ist nicht Elektra hier, damit auch sie mit uns zugrunde gehe? Gut, Priesterin, ich folge zum Altar. Der Brudermord ist hergebrachte Sitte des alten Stammes. Und ich danke Götter, dass ihr mich ohne Kinder auszurotten beschlossen habt. Und lasst ihr raten, habe die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne. Komm, folge mir ins dunkle Reich hinab. Du siehst mich mit Erbarmen an. Lass ab! Mit solchen Blicken suchte sich Glykämnestra einen Weg nach ihres Sohnes Herzen. Doch sein geschwungener Arm traf ihre Brust. Die Mutter fiel! Tritt auf, unwilliger Geist! Im Kreis geschlossen, tretet an, ihr Furien, und wohne dem willkommenen Schauspiel bei, dem letzten, grässlichsten, das ihr bereitet. Nicht Hass und Rache schärfen ihren Dolch. Die liebevolle Schwester wird zur Tat gezwungen. Weine nicht, du hast nicht Schuld.

In lebendigem Traum trat ich die Wolken. Das Unmögliche hielt ich mit Händen gefasst. Wie in jenen Schlummer betäubt, da die Göttin mich von gewissem Tode in sanften Armen hierher trug. Nur meinem Bruder zog das Herz sich nach. Nur horchte ich auf seines Freundes Rat. Nach ihrer Rettung ging vorwärts meine Seele. Taurus lag wie der Boden einer unfruchtbaren Insel hinter dem Schiffenden. Jetzt hat dieser Mann meine Gedanken auf das Vergangene geleitet und durch seine Gegenwart mich wieder daran erinnert, dass ich auch Menschen hier verlasse. Ruhig, meine Seele. Was beginnst du zu schwanken, ob das gut ist, was du vorhast? Den festen Boden deiner Einsamkeit musst du verlassen. Zum ersten Mal seit langen Jahren fühle ich mich wieder eingeschifft und von den Wogen geschaukelt, taumelnd, mich und die Welt verkennen. Dein Bruder ist geheilt. Den Felsenboden des ungeweihten Ufers und den Sand betraten wir mit fröhlichen Gesprächen. Der Hain blieb hinter uns. Wir merken es nicht. Gesegnet seist du. Und es möge nie von deiner Lippe, die so Gutes sprach, der Ton des Leidens und der Klage tönen. Auch die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen sie das Schiff und saßen traurig und erwartend. Sie sahen deinen Bruder und es verregten sich alle jauchzend. Und sie warten dringend, der Abfahrtsstunde zu beschleunigen. Drum lass uns eilen. Lass mich das Heiligtum betreten. Lass mich unserer Wünsche Ziel verehren fassen. Ja. Ich bin allein genug, der Göttinbild auf wohlgeübten Schultern wegzutragen. Wie sehn ich mich nach der erwünschten Last. Du sitzt und zauderst? Sage mir. Schweigst du? Du scheinst verworren. Sag an, hast du dem Könige das kluge Wort vermelden lassen, dass wir abgeredet? Ich habe, teurer Mann. Doch wirst du schelten. Des Königs Bote kam und wie du es mir in den Mund gelegt, so sagte ich es ihm. Ja? Er schien zu staunen und verlangte dringend, die seltene Feier erst dem Könige zu melden, seinen Willen zu vernehmen. Und nun erwarte ich seine Wiederkehr. Weh uns! Warum hast du dich ins Priesterrecht, dich weißlich eingehüllt? Als eine Hülle habe ich nie gebraucht! So wirst du reine Seele dich und uns zugrunde richten! Warum dachte ich nicht auf diesen Fall voraus? Lehrte dich auch dieser Forderung auszuweichen. Schilt nur mich. Die Schuld ist mein, ich fühle es wohl. Doch konnte ich anders nicht dem Mann begegnen, der mit Vernunft und Ernst von mir verlangte, was ihm mein Herz als Recht gestehen musste. Da! Halt! Nein! Gefährlicher zieht sie zusammen. Ruhig. Erwarte du die Wiederkunft des Boten. Denn solche Weihungfeier anzuordnen, gehört der Priesterin und nicht dem König. Und fordert er, den fremden Mann zu sehen, der von dem Wahnsinn schwer belastet ist. So lehn es ab. Lehn es ab, als hieltest du uns beide im Tempel wohl verwahrt. So, schaff uns Luft, dass wir aufs Eiligste den heiligen Schatz dem rau unwürdigen Volk entwenden. Fliehen! Die besten Zeichen sendet uns Apoll. Orest ist frei, geheilt. Ja. Mit dem Befreiten, o führet uns hinüber günstige Winde. Dann nach Mykäen, dass es lebendig werde. Du bringst über jene Schwelle Heil und Leben wieder, entsühnst den Fluch und schmückest neu die Deinen mit frischen Lebensblüten herrlich aus. Oh, oh, wie köstlich ist des gegenwärtigen Freundes gewisse Rede, deren Himmelskraft ein Einsamer entbehrt und still versinkt, denn langsam reift, verschlossen in dem Busen, Gedank ihm und Entschluss. Die Gegenwart des Liebenden entwickelte sie leicht. Nehm wohl, die Freundin will ich nun geschwind beruhigen. Was sinnest du? Auf einmal überschwebt ein stiller Trauerzug die freie Stirne. Verzeih, wie leichte Wolken vor der Sonne, so schwebt vor meiner Seele leichte Sorge und Bangigkeit darüber. Ja, die Sorge, die mich warnt, den König nicht tückisch zu betrügen, zu berauben. Der deinen Bruder schlachtet! Dem entfliehst du! Es ist derselbe, der mir Gutes tat! Das ist nicht Undank, was die Not gebeut. Es bleibt wohl Undank, nur die Not entschuldigt's. Vor Göttern und vor Menschen dich gewiss. Allein mein Eigenherz ist nicht befriedigt. Nicht zu strenge Forderung ist verborgener Stolz. Ich untersuche nicht, ich fühle nur. Ich fühle nur! So hast du dich im Tempel wohl bewahrt. Ich fühle nur. Das Leben lehrt uns weniger mit uns und anderen strenge sein. Du lernst es auch. So wunderbar ist dieses Geschlecht gebildet. So vielfach ist verschlungen und verknüpft, dass keiner in sich selbst noch mit dem anderen sich rein und unverworren halten kann. Sind wir nicht bestellt, uns selbst zu richten, zu wandeln und auf seinen Weg zu sehen, ist eines Menschen erste nächste Pflicht. Fast überredst du mich zu deiner Meinung. Den Bruder, dich und einen Freund zu retten, ist nur ein Weg. Fragt sich's, ob wir ihn gehen. Oh, lass mich zaudern. Ja, dann. Denn du tätest selbst ein solches Unrecht keinem Mann gelassen, dem du für Wohltat dich verpflichtet fühlst. Wenn wir zugrunde gehen, ja, erwarte dein ein härterer Vorwurf, der Verzweiflung trägt. Versieh, du bist nicht an Verlust gewohnt, da du dem großen Übel zu entgehen ein falsches Wort nicht einmal opfern willst. Trüg ich doch ein männlich Herz in mir, das, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt, vor jeder anderen Stimme sich verschließt. Die eherne Hand der Not gebietet und die ernste Wink ist oberstes Gesetz. Was sie dir auferlegt, das trage. Bald komme ich zurück, aus deiner heiligen Hand der Rettung schönes Siegel zu empfangen. Mein eigenes Schicksal macht mir bang und bänge. Wo soll ich nicht die stille Hoffnung retten, die in der Einsamkeit ich schön genährt? Soll dieser Fluch denn ewig walten? Soll nie dies Geschlecht mit einem neuen Segen sich wieder heben? Nimm doch alles ab. Das beste Glück des Lebens, schönste Kraft ermattet endlich. Warum nicht der Fluch?

dass man den Mächtigen nicht reizen soll. Löst die Erinnerung des gleichen Schicksals nicht ein verschlossenes Herz zum Mitleid auf, wie mehr denn meins? In ihnen sehe ich mich. Ich habe vom Altare selbst gezittert. Das Messer zuckte schon. Mein Innerstes entsetzte, wirbelt sich. Mein Auge brach und ich fand mich gerettet. Sind wir, was Götter gnädig uns gewährt, Unglücklichen nicht zu erstatten, schuldig? Du weißt es, kennst mich und du willst mich zwingen. Gehorche deinem Dienste, nicht dem Herrn. Ich bin so frei geboren als ein Mann. Stünd Agamemnons Sohn dir gegenüber und du verlangtest, was sich nicht gebührt. So hat noch er ein Schwert und einen Arm. Ich habe nichts als Worte. Doch ohne Hilfe gegen Trutz und Härte hat die Natur den Schwachen nicht gelassen. Sie gab zur List ihm Freude, lehrt ihm Künste. Ja, der Gewaltige verdient, dass man sie übt. Die Vorsicht stellt der List sich klug entgegen. Und eine reine Seele braucht sie nicht. Sprich unbehutsam nicht dein eigen Urteil. O, oh, Es scheint der beiden fremden Schicksal macht unmäßig dich besorgt. Wer sind sie? Sprich! Sie sind... Sie scheinen... Für Griechen halte ich sie. Landsleute sind es? Und sie haben wohl der Rückkehr schönes Bild in dir erneut. Hat denn zur unerhörten Tat der Mann allein das Recht? Was nennt man groß? Als was mit unwahrscheinlichem Erfolg der Mutigste begann, der in der Nacht allein das Heer des Feindes überschleicht, wird der allein gepriesen? Der allein, der einen sicheren Weg verachtend, kühn Gebirg und Wälder durchzustreifen geht, dass er von Räubern eine Gegend säubere, ist uns nichts übrig. Muss ein zartes Weib sich ihres angeborenen Rechts entäußern? Wild gegen Wilde sein, wie Amazonen das Recht des Schwerts euch rauben und mit Blute die Unterdrückung rächen? Auf und ab steigt in der Brust ein kühnes Unternehmen. Ich werde großem Vorwurf nicht entgehen, noch schwerem Übel, wenn es mir misslingt. Verherrliche durch mich die Wahrheit. Ja, vernimm, o König, es wird ein heimlicher Betrug geschmiedet. Vergebens fragst du den Gefangenen nach. Sie sind hinweg und suchen ihre Freunde, die mit dem Schiff am Ufer warten, auf. Der Älteste, den das Übel hier ergriffen und nun verlassen hat, es ist Orest, mein Bruder. Und der andere, sein Vertrauter, sein Jugendfreund mit Namen Pylades. Apoll schickt sie von Delphi mit göttlichen Befehlen diesem Ufer zu, das Bild die Ahnens wegzurauben und zu ihm die Schwester hinzubringen. Dafür verspricht er dem von Furien Verfolgten, des Mutterblutes Schuldigen, Befreiung. Uns beide habe ich nun die Überbliebenen von Tantals Haus in deine Hand gelegt. Verdirb uns, wenn du darfst. Du glaubst, es höre der rohe Sküte, der Barbar, die Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, die er Grieche, nicht vernahm? Es hört sie jeder, geboren unter jedem Himmel. Was sinnst du mir, o König, schweigend in der tiefen Seele? Ist es Verderben? So töte mich zuerst! Denn nun empfinde ich die grässliche Gefahr, worein ich die Geliebten übereilt, vorsätzlich stürzte. O weh, mit welchen Blicken kann ich von meinem Bruder Abschied nehmen, den ich ermorde? So haben die Betrüger künstlich dichtend der lang Verschlossenen ihre Wünsche leicht und willig glaubeten, ein solch Gespinst ums Haupt geworfen. Nein, o König, nein. Ich könnte hintergangen werden. Nein, diese sind treu und wahr. Wirst du sie anders finden, so lass sie fallen und verstoße mich. Ist aber dieser Mann der lang erflehte, geliebte Bruder, so entlass uns. Wenn zu den Beinen je mir Rückkehr zubereitet wäre, schwurst du mich zu lassen und sie ist es nun. Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind zu tilgen sucht, so wehrt sich der Zorn in meinem Busen gegen deine Worte. Oh, lass die Gnade mir umkränzt von Lobgesang und Dank und Freude lodern. Wie oft besänftigte mich diese Stimme. Reich mir die Hand zum Friedenszeichen. Du forderst viel in einer kurzen Zeit. Bedenke nicht, gewähre, wie du es fühlst. Ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so steht zu Flammen. Komm, wir sind verraten. Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind! In meiner Gegenwart führt ungestraft kein Mann das nackte Schwert. Entheiliget der Göttin Wohnung nicht durch Wut und Mord. Wer ist das, der uns droht? Verehr in ihm den König. Verzeih mir, Bruder. Doch mein kindlich Herz hat unser ganz Geschick in seine Hand gelegt. Gestanden habe ich euren Anschlag und meine Seele vom Verrat gerettet. Will er die Rückkehr friedlich uns gewähren? Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort. Ich befürchte bösen Zwist, wenn du, o König, nicht der Billigkeit gelinde Stimme hörest. Mein Bruder, der raschen Jugend nicht gebieten willst. Antworte mir, womit bezeugst du, dass du Agamemnons Sohn und dieser Bruder bist? Hier ist das Schwert, mit dem er Trojas tapfere Männer schlug. Dies nahm ich seinem Mörder ab. Wähl einen aus den Edlen deines Heeres und stelle mir den Besten gegenüber. Soweit die Erde Heldensöhne nähert, ist keinem Fremdling dies Gesuch verweigert. Dies Vorrecht hat die alte Sitte nie dem Fremden hier gestattet. So beginne die neue Sitte denn von dir und mir. Und lass mich nicht allein für unsere Freiheit. Lass mich den Fremden für die Fremden kämpfen. Fall ich, so ist ihr Urteil mit dem meinen gesprochen. Aber gönnet mir das Glück zu überwinden. So betrete nie ein Mann dies Ufer, dem der schnelle Blick hilfreicher Liebe nicht begegnet. Ich stehe selbst dem Feinde. Bin bereit, mit dir der Waffen loszuwagen. Und mein Geschick. Der rasche Kampf verewigt einen Mann. Allein die Tränen, die unendlichen, von 1000 durchgeweinten Tag und Nächten, wo eine stille Seele den verlorenen, rasch abgeschiedenen Freund vergebend sich zurückzurufen bangt und sich verzehrt. Fleißig habe ich sie befragt, nach jedem Umstand mich erkundigt. Und gewiss ist nun mein Herz. Sieh hier, an seiner rechten Hand, das Mal, wie von 3 Sternen. Und dann überzeugt mich doppelt diese Schramme, die ihm hier die Augenbrauen spaltet. Als ein Kind ließ ihn Elektra rasch und unvorsichtig nach ihrer Art aus ihren Armen stürzen. Er ist's. Soll ich dir noch die Ähnlichkeit des Vaters, soll ich das innere Jauchzen meines Herzens dir auch als Zeugen der Versicherung nennen? Und hübe deine Rede jeden Zweifel. So würden doch die Waffen zwischen uns entscheiden müssen. Frieden sehe ich nicht. Sie sind gekommen, du bekennest selbst. Das heilige Bildnis der Göttin mir zu rauben. Glaubt ihr, ich sehe dies gelassen an? Der Grieche wendet oft sein lüstern Auge den fernen Schätzen der Barbaren zu, dem goldenen Felle, Pferden, schönen Töchtern. Doch führte sie Gewalt und List nicht immer mit den erlangten Gütern glücklich heim. Das Bild, o König, soll uns nicht entzweien. Jetzt kennen wir den Irrtum, den ein Gott wie einen Schleier um das Haupt uns legte, als er den Weg hierher uns wandern ließ. Er sprach: Bringst du die Schwester, die an Tauris Ufer im Heiligtume wider Willen bleibt nach Griechenland, so löset sich der Fluch. Wir legten's von Apollons Schwester aus und er gedachte dich. Von dir berührt war ich geheilt. In deinen Armen fasste das Übel mich mit all seinen Klauen zum letzten Mal und schüttelte das Mark entsetzlich mir zusammen. Neu genieße ich nun durch dich das weite Licht des Tages. Da alle Rettung aus dieser weiten Erde verloren schien, gabst du uns alles wieder. Lass deine Seele sich zum Frieden wenden, o König. Hindere nicht, dass sie mir auf das Haupt die alte Krone drücke. Vergilt den Segen, den sie dir gebracht, und lass des näheren Rechtes mich genießen. Denk an dein Wort und lass durch diese Rede dich bewegen. Sieh uns an. Du hast nicht oft zu solcher edlen Tat Gelegenheit. Versagen kannst du es nicht. Gewähr es bald. So geht. Nicht so, mein König. Ohne Segen, in Widerwillen scheide ich nicht von dir. Verbann uns nicht. Ein freundlich Gastrecht walte von dir zu uns. So sind wir nicht auf ewig getrennt und abgeschieden. Bringt der geringste deines Volkes je den Ton der Stimme mir ins Ohr zurück, den ich an euch gewohnt zu hören bin, und sehe ich an dem Ärmsten eure Tracht, empfangen will ich ihn wie einen Gott. Ich will ihm selbst das Lager zubereiten, auf einen Stuhl ihn an das Feuer bitten und nur nach dir und deinem Schicksal fragen. Leb wohl. O, gib ein holdes Wort des Abschieds mir zurück. Dann schwellt der Wind die Segel sanfter an und Tränen fließen lindernder vom Auge des Scheidenden. Leb wohl. Und reich mir zum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte. Lebt wohl!